Modelltest 3. Hörverstehen Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim Hören R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt zuerst die Aufgaben Nummer 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Hören Sie nun die Interviews. Gibt es die wahre Freundschaft? Um diese Frage geht es heute und dazu haben wir Jugendliche befragt. Hören Sie, was die jungen Leute auf diese Frage antworteten. Nummer 41. Freundschaft, das ist etwas sehr Wichtiges für mich. Ohne Freundschaft könnte ich nicht leben. Eine Liebesbeziehung kann zerbrechen, aber eine wahre Freundschaft, die hält für immer. Natürlich ist es nicht leicht, einen echten Freund zu finden. Man muss sich schon viel Mühe geben. Nummer 42. Freundschaft gibt es nicht. Oder besser gesagt, wenn man mit Freundschaft meint, miteinander ausgehen, sich amüsieren, dann habe ich eine Menge Freunde. Aber wenn wir die Freundschaft im engeren Sinne des Wortes meinen, dann sage ich, nein, keiner tut etwas umsonst. Jeder denkt zuerst an seinen eigenen Vorteil. Nummer 43. Ich finde, ich halte die Freundschaft für wichtig, um in erster Linie mich selbst und dann die anderen kennenzulernen. Mit einem Freund spricht man doch über Dinge, die man sonst niemandem erzählt. Mit meiner Freundin spreche ich zum Beispiel über alles. Ja, also über meine Probleme, die Schule, was ich im Fernsehen gesehen habe. Das ist sehr wichtig im alltäglichen Leben. Nummer 44. Freundschaft? Freundschaft ist für viele Leute etwas Wichtiges. Ich finde aber, jeder muss für sich selbst allein zurechtkommen. Ein Freund oder eine Freundin kann dich auch schnell verletzen oder verraten. Deshalb vertraue ich niemandem. Ich kann auch ohne Freunde leben. Nummer 45. Freundschaft ist das höchste Gut, das dem Menschen gegeben ist. Ich glaube, dass man für die Freundschaft viele Opfer bringen muss. Aber es lohnt sich. Diskussionen über Geben und Nehmen interessieren mich nicht. Ich habe immer gegeben und auch bekommen, ohne je etwas zu verlangen. Vielleicht habe ich eben einfach Glück gehabt.